Also Möglichkeit A ist, dass man jetzt gleich in die allgemeine Diskussion geht. Weil wenn ich jetzt einfach mal da spreche, ist das wahrscheinlich für die irdische Hinfälligkeit allzu viel verlangt. Wie Luther schon immer sagte, dass unser Fleisch, dieser Magensack, begehrend auswacht. Also wenn es jetzt schon wichtige Fragen gäbe, könnte man da ohne weiteres einsteigen. Das muss jetzt noch den Plattenplan laufen. Über was willst du denn? Ich wollte reden, erstens über das, was auf dem Platz steht. Also, dass die deutsche Misere nicht auf einer Rückständigkeit im Jahr 1500 beruhen kann. Zweitens methodisch, wieso man sagen kann, dass Luther den ganzen deutschen Volkscharakter geprägt hat, wo ich doch zum Beispiel katholisch geboren bin. Und wie ich klein war, in der kleinen Stadt in Schwarzwald, war es viel, viel wichtiger, ob man katholisch oder evangelisch ist, als ob man Nazi oder nicht Nazi ist. Also es waren ganz entscheidende Gegensätze. Und das Dritte, wie überhaupt so ein Begriff wie deutsche Mentalität zu denken ist, weil das ja nicht eine Substanz sein kann, die einfach sich als eine Art Nebelwolke über uns hinsetzt, sondern das muss ja irgendwie weitergegeben werden und vermittelt werden. Aber wenn ihr vorher Frage habt, kann ich mich dann nur als Einschalter. Also ich glaube, sie ist arg ermüdend immer.